ermuntre dich, ermuntre dich. Ermuntre dich, ermuntre dich, ermuntre dich, ein Heiland klopft. Ach, öffne, öffne bald, ach, öffne, öffne bald, öffne bald die Herzenspforte, die Herzenspforte. Ermuntre dich, ermuntre dich, dein Heiland klopft. Ach, öffne, öffne bald, ach, öffne, öffne bald, öffne bald die Herzenspforte. Ermuntre dich, ermuntre dich, dein Heiland, dein Heiland klopft. Die Herzenspforte, die Herzenspforte. Ach, öffne, öffne bald. Ach, öffne, öffne bald. Ach, öffne, öffne bald. Die Herzenspforte, ach, öffne bald. Die Herzenspforte. In entzückter Lust nur halb gebrochne Freuden Worte zu deinem Jesus sagen musst, zu deinem Jesus sagen musst. Ob du gleich in entzückter Lust Lust, nur halb gebrochne Freuden Worte zu deinem Jesus, zu deinem Jesus. Hagen zu deinem Jesus sagen musst, ermuntre dich. Ermuntre dich, ermuntre dich, ermuntre dich, dein Heiland klopft. Ach, öffne, öffne bald, ach, öffne, öffne bald, öffne bald die Herzenspforte, die Herzenspforte. Ermuntre dich, ermuntre dich, dein Heiland klopft. Ach, öffne, öffne bald, ach, öffne, öffne bald, öffne bald die Herzenspforte. Ermuntre dich, ermuntre dich, dein Heiland klopft, ach, öffne bald, ach, öffne bald, ach, öffne bald, öffne bald die Herzenspforte, die Herzenspforte, ach, öffne, öffne bald, ach, öffne, öffne bald, ach, öffne, öffne bald die Herzenspforte, ach, öffne bald die Herzenspforte.